erhebt sich und ihr Sieg ist nah. Heute Nacht wird das Land befleckt mit dem Blut der Rohans. Auf nach Helms Klamm! Lasst niemanden am Leben! Es gibt kein Morgen für die Menschen.